Themen ins Deckchen, Leben gestalten, ERF. Der Gedankenanstoß. Ein Podcast von ERF Medien Österreich. Mit Peter Rettinger. Sind Sie eigentlich ein Romantiker? Kleiner Test gefällig? Gut. Welche der drei folgenden Antworten trifft am ehesten auf Sie zu? A. Kerzen benötige ich nur, wenn der Strom ausfällt. B. Ich zünde gerne Kerzen an, um mit meiner Frau ein Candlelight-Dinner zu zelebrieren. C. Die einzigen Kerzen, mit denen ich etwas anfange, sind Zündkerzen. Und? Haben Sie sich entschieden? Gut, dann vielleicht eine zweite Frage noch. Wieder gilt A, B oder C. Ein Sonnenuntergang am Meer veranlasst Sie A. zum Zusammenräumen des Sandspielzeugs Ihrer Kinder. B. zu einem verklärten Blick und tiefen, warmen Empfindungen. Oder C. zu einem Vortrag darüber, dass in Wahrheit die Sonne ja gar nicht untergeht, sondern... Genug, Sie wissen es längst, ob Sie einer sind oder nicht ein Romantiker. Dazu brauchen Sie meinen Ausschlussreifentest ohnehin nicht. Ich muss mich übrigens entschuldigen, dass ich jetzt nur die Männer angesprochen habe mit diesem Kurztest, aber ich habe mir sagen lassen, dass die Frauen sowieso alle Romantikerinnen seien, was ja nicht ausschließen muss, dass sie auch mit Zündkerzen etwas anzufangen wissen. Romantik. Was ist das eigentlich? Ich tue mir gar nicht so leicht, diese Frage zu beantworten. Vielleicht, weil ich ein Mann bin? Nun, ich kann Ihnen einiges aufzählen, was für mich zur Romantik dazugehört. Warmes, gedämpftes Licht, am besten Kerzenlicht oder Licht von einem Kaminfeuer. Sanfte Musik gehört für mich dazu. Und natürlich meine Frau. Und wenn die dann noch etwas Leckeres zu essen vorbereitet hat, steht einer romantischen Stunde nichts mehr im Weg. Wenn da nicht gerade pausenlos das Telefon läutet, mein Kreuz wehtut oder mir das Fußballspiel nicht aus dem Kopf geht, das gerade jetzt im Fernsehen übertragen wird. Romantik ist ein Ausstieg. Romantik ist eine Gegenmaßnahme gegen die nüchterne Alltagswirklichkeit. Sie erhebt das Gefühl zur dominierenden Kraft. Romantik schafft eine besondere Atmosphäre, die alles verklärt. Die Umgebung, den Partner, ja vielleicht sogar einen selbst. Und ist das nicht etwas, das jedem hin und wieder gut tut, selbst dem nüchternsten Knochen? Ich bin fest davon überzeugt, dass so ein romantischer Rückzug aus dem Alltäglichen neue Energie schenkt. Gerade für den Alltag und besonders für den Ehealltag. Nun sind Sie es ja gewöhnt, dass wir in einem Beitrag wie diesem eine Verbindung zu einem Bibelwort herstellen. Und das war oder ist für mich noch eine größere Herausforderung, als die zu sagen, was Romantik ist. Ich bilde mir ein, mich einigermaßen gut auszukennen in der Bibel. Aber Romantik? Mir fällt da partout nichts ein. Liegt's daran, dass die Altvorderen, von denen die Bibel berichtet, so unromantisch waren? Liegt's daran, dass der Begriff Romantik erst im 18. Jahrhundert geprägt worden ist? Ich weiß es nicht. Mir fällt aber jetzt doch eine Geschichte ein, die zumindest ansatzweise passt. Die Geschichte von der Verklärung Jesu. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Jesus geht mit drei seiner engsten Mitarbeiter auf einen Berg und auf einmal verwandelt sich sein Äußeres. Seine Kleider werden strahlend weiß. Und dann erscheinen ihm noch zwei Figuren aus alter Zeit, Mose und Elia, und reden mit Jesus. Ob das jetzt wirklich eine romantische Situation war, ich weiß es nicht. Tatsache ist, dass Petrus, einer der Mitarbeiter von Jesus, die Situation gerne festhalten möchte. Er macht spontan den Vorschlag, drei Zelte aufzuschlagen, für Jesus eins und jeweils eins für Mose und Elia. Aber als er noch am Reden ist, spricht eine Stimme aus einer hellen Wolke zu den Versammelten. Dies ist mein Sohn, ihm gilt meine Liebe, ihn habe ich erwählt, auf ihn sollt ihr hören. Und dann sind Mose und Elia wieder verschwunden und Jesus sieht wieder ganz normal aus. Die Verklärung Jesu, ein kleiner Ausstieg aus der Alltagswirklichkeit. Vielleicht sogar eine Gegenmaßnahme Gottes gegen das allzu Gewohnte. Und zugleich ein Ausblick auf die Zukunft. So herrlich wird es einmal sein und bleiben. Romantische Erlebnisse, so habe ich gesagt, geben Kraft für den Alltag, geben der Partnerschaft neuen Schwung. War es das, was die Jünger da auf dem Berg erfahren sollten? Eine ganz neue Sicht von Jesus, eine neue Motivation, auf ihn zu hören und an ihn zu glauben, ein ganz neuer Schwung für die Partnerschaft mit ihm, für die Nachfolge? Hier unterscheidet sich das romantische Candlelight-Dinner von der Verklärung auf dem Berg. Das eine ist machbar, das kann inszeniert und vorbereitet werden. Kerzen anzünden, Wein einkühlen und so weiter. Freilich, ob man die romantischen Empfindungen auch machen kann? Nicht menschlich machbar war jedenfalls die Verklärung Jesu. Die war allein Gottes Werk. Jesus ganz neu zu sehen, ihn so herrlich zu erleben, das war Gottes Geschenk. Aber wer weiß, vielleicht lassen sich auch Rahmenbedingungen für eine romantische Begegnung mit Jesus schaffen, wenn ich das so bezeichnen darf. Ein stiller Ort, abseits aller Ablenkung, Kerzenlicht, vielleicht etwas sanfte Musik, Zeit, um mit ihm allein zu sein, mit ihm zu reden, auf ihn zu hören. Wer weiß, ob Gott uns nicht auch einen kleinen Blick auf seine Herrlichkeit tun lässt. Sie hörten den Gedankenanstoß mit Peter Rettinger. Besuchen Sie ERF Medien Österreich auch im Internet unter www.erf.at.